Miss Henshaw, ich finde, das kann man so nicht sagen. Ach nein? Ich sag Ihnen was. Deren Rinder sind das Problem. Und warum? Weil Muslime kein Schwein essen dürfen. So, also haben sie so riesige Viecher, die dann alles kahl fressen. Unsere Felder inklusive. Mit Schweinen hast du viel weniger Probleme, aber die können die Fulanis ja nicht nutzen. Sie denken, die Religion ist schuld? Natürlich. Die sind einfach ganz anders als wir. Eigentlich sind's herumziehende Taugenichtse. Ohne Arbeit und ohne Anstand. Und ohne Schweinefleisch. Das machen die doch absichtlich. Die Religion ist eine faule Ausrede. Oder kennen Sie im Christentum so weltfremde Essvorschriften wie im Islam? Was möchtest du antworten? Die Schweinefleischregel ist ein reiner Mythos. Track 23. Denken Sie mal an den Karfreitag oder Aschermittwoch. Track 24. Wenn du nicht antworten willst, warte einfach ab.